Good morning and another beautiful good morning. Guten Morgen und nochmal einen schönen Morgen. So, are you pulled by worries or are you pulled by Jesus? Wirst du von Sorgen gezogen oder von Jesus? What's pulling you? Was treibt dich an? You know, Jesus and worries don't pull in the same direction. Jesus und Sorgen ziehen nicht in dieselbe Richtung. That's why if you're pulled by worries, obviously Jesus will simply let go and allow you to be pulled wherever you want to be. Wenn du also von Sorgen gezogen wirst, lässt Jesus dich einfach los und lässt dich dorthin treiben, wo du hin willst. Look. Schau. But Reinhard, it's so hard not to worry. Aber Reinhard, es ist so schwer, sich keine Sorgen zu machen. Tell me about it. Wem sagst du das? I used to be one of the experts in worrying. Früher war ich einer der Experten im Sorgen machen. I think if you could get a degree in worrying, I would have a doctor's degree in worrying. Ich glaube, wenn man einen Abschluss in Sorgen machen könnte, hätte ich einen Doktortitel in Sorgen machen bekommen. I worried about every little thing all day long. Ich habe mir den ganzen Tag über jede Kleinigkeit Sorgen gemacht. So look. Also schau. He says, don't be pulled, don't worry. And then he says this. Er sagt, lasst euch nicht in verschiedene Richtungen ziehen, macht euch keine Sorgen, und dann sagt er dies. Be saturated in prayer throughout each day. Seid jeden Tag mit Gebet durchtränkt. Oh, how I love this thought. Oh, wie ich diesen Gedanken liebe. You know, I think prayer has to become a lifestyle. Ich glaube, das Gebet muss zu einem Lebensstil werden. Not a half an hour in the morning. Nicht nur eine halbe Stunde am Morgen. Now, I do understand. Ich verstehe zwar, that we need specially times set aside to align our hearts with Jesus. I agree with that. Dass wir besondere Zeiten brauchen, um unser Herz auf Jesus auszurichten. Da stimme ich zu. But I think if that's the only prayer time we have, we will still worry a lot. Aber ich denke, wenn das die einzige Gebetszeit ist, die wir haben, werden wir uns trotzdem viele Sorgen machen. Ein großes Problem ist, wie wir das Gebet definieren. Prayer for me has become a very simple thing, and that's to continually align your heart with God's heart. Für mich ist das Gebet zu einer sehr einfachen Sache geworden, nämlich das Herz ständig mit Gottes Herz in Einklang zu bringen. And that has a lot to do with letting go. Und das hat viel mit Loslassen zu tun. So once you learn to live in this state of surrender, wenn du also lernst, in diesem Zustand der Hingabe zu leben, then you actually live in a way that your whole day is saturated with prayer. Dann lebst du tatsächlich so, dass dein ganzer Tag vom Gebet durchdrungen ist. Because automatically you're focused on Jesus internally, now the problems externally don't bother you so much anymore. Denn automatisch bist du innerlich auf Jesus konzentriert. Die externen Probleme stören dich dann nicht mehr so sehr. So what would happen? Was würde also passieren? If we could learn that saturating us with prayer throughout the day will help us overcome worry. Wenn wir lernen könnten, dass ein mit Gebet durchdrängter Tag uns hilft, Sorgen zu überwinden. Do you know what would happen? Weißt du, was dann passieren würde? It would become second nature to us. Es würde zu unserer zweiten Natur werden. It would naturally bubble out of us that we are aligned with Jesus, we think about Jesus, we talk about Jesus, we sing about Jesus. Es würde ganz natürlich aus uns heraus sprudeln, dass wir auf Jesus ausgerichtet sind. Wir denken an Jesus, wir reden über Jesus und wir singen von Jesus. But what have we done? Aber was haben wir getan? And this is sad, actually. Und das ist eigentlich traurig. We have used prayer in a way to convince God when we worry to fix our problem. Wir haben das Gebet dazu benutzt, Gott davon zu überzeugen, unser Problem zu lösen, wenn wir uns Sorgen machen. Do you know, a few years ago, God really began to speak to me about Romans 14:23. Weißt du, vor ein paar Jahren begann Gott wirklich zu mir über Römer 14, Vers 23 zu sprechen. I'm sure Daniel remembers that. Ich bin sicher, Daniel erinnert sich daran. Everything that is not of faith is sin. Alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. And I realized that Christians sin so much when they pray. Und mir wurde klar, dass Christen so viel sündigen, wenn sie beten. Think about this. Denk mal darüber nach. If you don't pray in faith, but pray motivated by worry, that means you don't do it by faith, that means it's sin. Wenn du nicht im Glauben betest, sondern aus Sorge, bedeutet das, dass du das nicht im Glauben tust, und das ist Sünde. You know, when the Bible says, let your day be saturated with prayer in the context of not worrying. Wenn die Bibel sagt, dass dein Tag mit Gebet durchdrängt sein soll, im Zusammenhang, sich nicht zu sorgen. It doesn't mean that all day long you try to convince God to fix your problem so that you don't worry anymore. Bedeutet das nicht, dass du den ganzen Tag lang versuchst, Gott davon zu überzeugen, dein Problem zu lösen, damit du dir keine Sorgen mehr machen musst. Just like rejoicing has nothing to do with good or bad circumstances. So wie sich zu freuen nichts mit guten oder schlechten Umständen zu tun hat. So not worrying has also nothing to do with good or bad circumstances. So hat sich nicht zu sorgen auch nichts mit guten oder schlechten Umständen zu tun. People who only have perfect circumstances and don't know Jesus, they don't worry either. Menschen, die nur perfekte Umstände haben und Jesus nicht kennen, machen sich auch keine Sorgen. So Paul is writing to the Christians and says, listen, just focus on Jesus throughout your day. Paulus schreibt also an die Christen und sagt, hört zu, konzentriert euch einfach den ganzen Tag auf Jesus. And then he says, offer your faith-filled requests before God with overwhelming gratitude. Und dann sagt er, bringt eure gläubigen Bitten mit überschwänglicher Dankbarkeit vor Gott. And as I said, if you want to go into the detail of what looks every one of those phrases in the Greek, just listen to my message about not to worry. Und wie gesagt, wenn du genauer wissen willst, wie jede dieser Sätze im Griechischen aussieht, hör dir einfach meine Botschaft über sich nicht sorgen an. So, whatever you request you want to bring before the Lord, if it's not faith-filled, don't bring it before the Lord, because it's worry-filled. Was auch immer du vor den Herrn bringen willst, wenn es nicht vom Glauben erfüllt ist, solltest du es nicht vor den Herrn bringen, weil es von Sorgen erfüllt ist. And if it's faith-filled, you don't have to keep telling him about it all day long. Und wenn es vom Glauben erfüllt ist, brauchst du es nicht den ganzen Tag zu erzählen. Because faith is the evidence of the things you don't see. Denn der Glaube ist der Beweis für die Dinge, die du nicht siehst. So do you see how everything fits together? Siehst du also, wie alles zusammenpasst? If your prayer towards God is faith-filled, wenn dein Gebet zu Gott vom Glauben erfüllt ist, you need to see the evidence of what you've prayed is already going to be done. Musst du den Beweis dafür sehen, dass das, was du gebetet hast, bereits geschehen wird. So you don't need an evidence with the natural eyes. Du brauchst also keinen Beweis mit natürlichen Augen. Because that's what faith is all about. Das ist es, worum es beim Glauben geht. But look, aber schau, it is incredible how he says, es ist unglaublich, was er sagt. He says, and it should be overflowing with gratitude. Und es sollte überfließen vor Dankbarkeit. Not you should say thank you, but overflowing. Nicht du solltest Danke sagen, sondern überfließen. Do you know what I've learned? Weißt du, was ich gelernt habe? Once I turn to God in prayer because there are circumstances that have the potential to cause me to worry. Wenn ich mich im Gebet an Gott wende, weil es Umstände gibt, die das Potenzial haben, mich zu beunruhigen. If I turn to God overflowing with gratitude after a few minutes I don't even know what I want to talk to him about. Wenn ich mich dann überfließend vor Dankbarkeit an Gott wende, weiß ich nach ein paar Minuten gar nicht mehr, worüber ich reden will. So you face a difficult situation. Du stehst also vor einer schwierigen Situation. Overflow with gratitude. Fließe vor Dankbarkeit über. Thank you, Jesus. Thank you. You're so amazing. You're so beautiful. Thank you. After a short while, you think, what was I talking about? Danke, Jesus. Danke. Du bist so wunderbar. Du bist so schön. Danke. Nach einer kurzen Weile denkst du, wovon habe ich eigentlich gesprochen? And then he says, tell him every detail of your life. Und dann sagt er, erzählt ihm jedes Detail eures Lebens. Now, what does that mean? Was bedeutet das nun? I do not mean, and again, this is my understanding of the scripture. Ich meine nicht, und das ist wiederum mein Verständnis der Schrift. I do not believe that it means we're trying to convince God to fix every little detail of our lives. Ich glaube nicht, dass es bedeutet, dass wir versuchen, Gott davon zu überzeugen, jedes kleine Detail in unserem Leben zu regeln. I believe it means intimacy. Ich glaube, es bedeutet Intimität. Look, if you are married and walk in intimacy with your partner, you just share every little detail of your life. Wenn du verheiratet bist und mit deinem Ehepartner oder deiner Partnerin in Intimität lebst, teilst du jedes kleine Detail deines Lebens. I believe that we Christians need to come to a place. Ich glaube, dass wir Christen an einen Punkt kommen müssen, where our relationship with Jesus is becoming so intimate and yet so natural. An dem unsere Beziehung zu Jesus so intim und doch so natürlich wird. That we share everything that's going on in our hearts. Dass wir alles teilen, was in unserem Herzen vor sich geht. Not from the sense, come on Jesus, enter and micromanage my little life. Nicht in dem Sinne, komm schon, Jesus, komm und regle mein kleines Leben. But sharing how friends do. Sondern wir teilen auch, wie Freunde es tun. Tomorrow we continue with a wonderful promise if we learn to live the way I've taught you. Morgen geht es mit einem wunderbaren Versprechen weiter, wenn wir lernen, so zu leben, wie ich es euch gelehrt habe. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.